Kundgabe 5736. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.8.1953. Kraft des göttlichen Wortes. Seelenreife. Ihr sollet das Geistesgut vermehren und somit auch die Kraft, die euch erfüllt. Ihr nehmet mit jedem Wort, das aus der Höhe euch zugeleitet wird, Kraft entgegen, die ihr also nützen könnet, zu ständigem Wirken an euch selbst und an euren Mitmenschen. Denn das Wort von oben vermittelt euch geistiges Wissen und ist so nach ein Schatz, der unvergänglich ist. Es ist ein ständiger Kraftspender, so dass ihr nimmermehr schwach und kraftlos euch zu fühlen brauchet, weil ihr jederzeit euch diese wieder aneignen könnet durch Entgegennahme meines Wortes. Bedenket doch, dass ich euch anspreche, wenn ich euch mein Wort hören lasse. Bedenket, dass ihr euch mit dem Kraftquell selbst in Verbindung setzet, durch euren Willen mich zu hören. Wie solltet ihr dann leer ausgehen, so ihr von mir anfordert und ständig empfanget? Denn was ich euch gebe, muss sich auch als Kraft auswirken, ansonsten es nicht göttlichen Ursprungs wäre. Die Kraft teilet sich eurer Seele mit, und diese hat einen unvergleichlichen Nutzen davon. Sie wächst und reifet aus für das geistige Reich. Und darum solltet ihr ständig diese Kraftzufuhr möglich machen. Ihr solltet sie ständig vermehren. Ihr solltet euch dessen bewusst bleiben, dass ihr mich selbst zur Entäußerung meiner Kraft veranlasst, so wie ihr willig seid, mich im Wort zu vernehmen. Eure Seele reifet. Und das ist der Zweck eures Erdenlebens. Also kommet ihr auch eurer Erdenaufgabe nach. Denn so ihr mich anhören wollet, so ihr das Verlangen habt, nach meiner Anrede, nach meinem Wort, werdet ihr auch erfüllen, was ich durch mein Wort von euch fordere. Ihr werdet meine Liebegebote erfüllen wollen und auch die Kraft dazu in Empfang nehmen, sie erfüllen zu können. Mit dem Willen, mein Wort entgegenzunehmen, bekennet ihr euch zu mir, und also bekenne ich mich zu euch. Ich gebe, was ihr von mir verlanget, Kraft, Licht und Liebe in aller Fülle. Lasset euch nicht bedrücken davon, dass euer Körper zuweilen schwach ist, dass eure leibliche Hülle die Kraft aus mir nicht offensichtlich zu spüren bekommt. Ich weiß es, warum das für euch nötig ist, und ich weiß auch, ob und wann ich den Körper mit meiner Kraft durchströme. Ich lasse auch dem Körper zukommen, wessen er bedarf. Doch ich erkenne es besser als ihr, was er benötigt. Es geht um eure Seele, und der Körper muss oft der Seele helfen und darum auf sich nehmen Krankheit und Leid, um diese der Seele abzunehmen. Doch so ihr zu mir voller Vertrauen kommet und mir eure Bitten vortragt, wird meine Kraft auch körperlich euch zugehen. Und ihr werdet auch aus meinem Wort diese Kraft entziehen können, die der Körper nur spüret, wenn ihr eine Glaubensstärke erreicht habt, die solches zulässt. Glaubet es mir, ich gebe euch, was ihr verlanget. Doch ihr müsstet auch nehmen von mir den unbegrenzten Zustrom meiner Kraft. Ihr solltet die Kraft in euch vermehren, auf dass auch der Körper in ihren Besitz gelangt, der erst dann bedacht werden kann, wenn es nicht mehr auf Kosten der Seele geschieht. Aber ihr dürfet nehmen in Fülle. Darum fordert an, kommet ständig zu mir und lasset mich zu euch sprechen. Nehmet mein Wort entgegen und lasset die Kraft des Wortes wirksam werden. Und ihr werdet schaffen und wirken können. Ihr werdet geistig und irdisch die euch zuströmende Kraft nützen können zum eigenen und der Mitmenschen Heil. Amen.